Der Weg längste wie ein Spiegel, eine goldene Spur auf der Männer und Frauen, auf das Versprechen deiner Erlösung warteten einst stark, heute zerfallen. Ein Kind war ich, verachtet fürs Lesen, verachtend sportliche Trophäen. Einige Lehrer erkannten, dass meine Liebe zu dir jede Ehrgeiz übertraf. Und vor Mitschülern lobten sie mich. Heute bestätigt deine Gegenwart ihre Sicht. Eine Stimme, die mich gegen meine Zeit führt, nicht der Welt, sondern Gott zu gehorchen. Was nützt es dem Menschen, die Welt zu gewinnen? Lehrtest du mich, wenn er dabei seine Seele verliert? Und wie Josef wählte ich dich, erhabenes Wort, mit dem ich das Wunder eines neuen Tages teile. Denn die, die ihr Herz zu deinem machen, sind das Fleisch deines neuen Kommens. Den grauen Tempeln war ich Ares, bis zu den schwebenden Bögen Cordovas. Mit meiner Stimme sprechen und gehört werden, und du wirst die Geschichte der Gerechten schreiben. Könige werden deinen Rat suchen, und du wirst meine Macht in den Mysterien der Welt vertreten. Die Lusurschen Kapellen zeugen noch immer von einem riesigen Bemühen, dir zu danken, Schöpfer des Alls, für deine Kunst zwischen Erde und Himmel.